Achtung, hier ist das Länderspiel Deutschland-Italien im Frankfurter Stadion. Hier sind die Sender Frankfurt, Stuttgart, München, die Sender der Vera Köln, die Sender der NOAK Hamburg, die Sender der MIRAK Leipzig, Breslau, Berlin, der Deutschlandsender König Wusterhausen, Königsberg, die Sender der RAVAK Wien, die Deutschschweizer Sender Zürich, Basel und Bern. Der Länderkampf Deutschland-Italien steht 0:0. Die zweite Halbzeit hat begonnen. Schepan aus Schalke behält seine gute Form bei. Soeben wird er wegen gefährlichen Spiels zu einem Strafstoß für Italien verurteilt. Hat das Bein zu hoch gehoben, während ein Gegner mit dem Kopf an den Ball sprang. Caligaris tritt von links auf der Mittellinie, weit vor das deutsche Tor. Die deutsche Verteidigung sperrt den italienischen Sturm ab. Stuhlfort fängt den Ball, schlägt ihn ins Feld. Und wieder ist Costantino am Ball. Der Ball ist knapp über die Linie geeilt. Ich meine, er hätte eine deutsche Brille gehabt, der Schiedsrichter, der war noch nicht drüber. Doch, war wiederum aus. Er sieht doch genauer als wir. Einwurf für Italien. Barbieri, der rechte Läufer, wirft. Heidkamp köpft ins Feld. Ferraris, der Mittelläufer, gibt eine Vorlage zu seinem Sturm. Leyenberger kämpft den Ball heraus, verliert ihn dann wieder, köpft ihn wieder zurück, gibt an Cepan. Cepan an Pöttinger, Pöttinger fasst endlich wieder den Ball flach, gibt eine Steilvorlage an Frank, der windet sich um drei Gegner und vom vierten von Caligaris wird er gestoppt. Strafstoß für Italien. Webers Hochsprung fand der Schiedsrichter Ruhoff nicht ganz korrekt. Es ist 2 Meter vor der Strafraumlinie. Von rechts. Es tritt den Ball der Mittelläufer Ferraris weich zum Köpfen. Tor! Kein Mensch hat das erfasst. Kein Mensch hat das erfasst. Die Italiener tanzen da unten, das muss aber ein neuer Nationaltanz sein. Schwingen ihre grün-weiß-roten Fahnen. Die Masse steht starr. Kein Mensch hat das erfasst. Ein hoher, weit nach vorn gegebener Ball des Mittelläufers Ferraris wird vom halblinken Magnozzi über Stuhlfort hinweg in die Ecke geköpft. Das Spiel steht 1:0 für Italien. Und nun beginnt die Frankfurter Masse anzufeuern. Die Deutschen gehen aufs Ganze. Caligaris wehrt ab. Heidkamp schlägt sich mit 2 Italienern herum. Und um den Ball nun wegzubefördern, muss er ihn erst hochkicken. Überhaupt nichts passiert. Er hat ihn ein bisschen gestummt. Das ist jetzt kein Klickerspiel. Ja. Der Italiener. So. Stuhlfaut tritt den Freistoß. Ferraris köpft zum zurückgegangenen Magnozzi. Italien kämpft mit 4 Läufern. Der halblinke Magnozzi ist zurückgegangen. Heidkamp und Weber wehren gemeinsam Costantino ab. Wiederum ist Ferraris am Ball, fängt die Vorlage ab zum rechten Läufer Barbieri. Ein hoher Schlag. Im Hochsprung sind die Italiener hinter dem Ball her. Stuhlfaut saust aus dem Tor und wehrt ab. Ferraris wächst über sich selbst hinaus. Vorlage um Vorlage schnellt er aus dem Kniewinkel. Der italienische Mittelstürmer ist schussbereit. Tor! Das war eine Bombe, Magnozzi. Die Italiener springen wie die Wilden, schwenken die Fahnen. Die Ersatzspieler eilen auf den Platz und umarmen den jungen Meazza und küssen ihn. Caligaris ist aus dem Hintergrund herbeigeeilt und streichelt den jungen Kameraden. Da unten, ja, die tanzen aber einen Tango da. Die sind ja wie geimpft. So was habe ich im Leben noch nicht gesehen. Spiel steht 2:0 für Italien. Noch eine Viertelstunde zu spielen. Der deutsche Sturm ist im Angriff. Freistoß für Deutschland. Pöttinger von hinten bedrängt. Leyenberger tritt den Ball. Zum halbrechten Cepan, der köpft zu Frank. Der Fürther, halblinke, versucht einen Schuss. Prallt an Rosetta ab und auch Hoffmanns Nachschuss wird von Rosetta vereitelt. Es ist Einwurf für Deutschland. Hoffmann wirft in der Höhe des italienischen Strafraums. Pöttinger versucht einen Sologang. Flank, Schuss gerecht vor Tor. Leyenberger prallt heran. Vor allem mit Kombi zusammen. Schämt sich im letzten Augenblick, sonst wäre der italienische Torhüter nicht unverletzt aus dem Zusammenprall hervorgegangen. Freistoß für Deutschland. Hagentritt in der Höhe des deutschen Strafraums von rechts. Achtung! Hier ist der Länderkampf Deutschland-Italien. Das Spiel ist zu Ende. Italien siegte, vom Glück begünstigt, 2:0. Die italienischen Zuschauer stürmen den Platz und tragen mit Blumen und Wimpeln geschmückt ihre Spieler auf den Schultern herunter. Als erster ragt hoch, von einer grün-weiß-roten Fahne bedeckt. Der deutschen Mannschaft. Oettinger, Frank, Heidkamp, Mantel und Albrecht. Sie bekommen Erfrischungen angeboten von Mädchen in weißen Schürzchen und weißen Häubchen. Was sie da anbieten, das kann man von hier aus nicht sehen. Hinter uns, die beiden Übungswiesen sind überflutet von zahlreichen in der Sonne glitzernden Autoreihen. Wir haben eben einen Überschlag gemacht und sind auf ca. 3000 gekommen. Es ist wie bei einer Anfahrt im Stadion von Los Angeles. Die Publikummenge ruft Heiner. Es kann nur einer gemeint sein, nachdem der Heiner Dreich nicht mehr da ist. Und das ist der Heiner Stuhlfaust, auch aus Nürnberg. Bensemann hat eben mit Nerz intime Zwiesprache noch gepflogen. Vielleicht soll sich in der deutschen Mannschaftstaktik noch etwas ändern. Und wahrscheinlich haben alle deutschen Fachleute darauf gedrungen, dass die deutsche Mannschaft sich nur des ausgesprochenen und präzisen Flachspiels befleißigt. Die Italiener kommen. Ja, da unten sitzt eine italienische Gruppe, die schwingen die grün-weiß-roten Fahnen ihren Landsleuten zu. Sehen prachtvoll aus, voran Tito, der Athlet aus Bologna. Er gibt Hoffmann noch einmal die Hand. Caligaris kommt anmarschiert. Immer noch so jung und so rassig wie 1923, als er in Mailand gegen Deutschland spielt. Weißen Stirnband. Dann Barbieri, Rosetta, Magnozzi, Meazza. Und dann der leichteste und schnellste der Italiener, Orsi, ehemals in der argentinischen Nationalmannschaft. Orsi, von dem wir die Überraschung der zweiten Halbzeit erwarten. Die Mannschaften stellen sich auf, Deutschland jetzt mit der Sonne im Rücken, aber gegen den jetzt stärker aufkommenden Wind. Der Flieger zieht seine Kreise weiter, dringt wieder dem Horizont zu. Die Bewegung durch den Platz hat aufgehört, die Zuschauermassen haben sich sogar zu ihren Plätzen zurückgefunden. Das Feld und seine Umgebung sind frei, frei für das Spiel des Länderkampfs, das jetzt wieder mit dem Anstoß der Deutschen beginnt. Ruoff hat gepfiffen, Pöttinger angetreten und zu Frank zurückgegeben. Die Deutschen greifen an von links. Heidkamp gibt zu Frank, Frank einen Durchpass zu Pöttinger und Kombi muss dicht vor den Füßen des Schalkers Stefan den Ball wieder aufnehmen, so eine gute Chance der Deutschen zu vereiteln. Achtung, hier ist das Länderspiel Deutschland-Italien im Frankfurter Stadion. Das sind die Sender Frankfurt, Stuttgart, München, die Sender der Vera Köln, die Sender der NOAK Hamburg, die Sender der MIRAK Leipzig, Breslau, Berlin, der Deutschlandsender König Wusterhausen, Königsberg, die Sender der RAVAK Wien, die Deutschschweizer Sender Zürich, Basel und Bern. Der Länderkampf Deutschland-Italien steht 0:0. Die zweite Halbzeit hat begonnen. Abwehr des rechten deutschen Läufers Mantel, der mit hohem Schlag nach vorn gibt, wo Caligaris abwehrt. Wiederum steht Mantel vor Orsi und wehrt ab. Frank gibt den Ball mit der Sohlkante weiter an Hoffmann. Rosetta wehrt ab. Kampf Mantels mit Orsi. Der Frankfurter bleibt Sieger. Einwurf für Italien. 10 Meter vor der Eckfahne im deutschen Feld von links. Orsi wirft ein. Angriff des deutschen Sturms. Schettbahns Vorlage ist zu steil. Heidkamp köpft ins Feld. Der italienische Mittelläufer gibt eine Vorlage an seinem Rechtsaußen. Cortatino, der nimmt ihn aus der Luft, gibt zu Balanchieri. Wieder ist Cortatino im Kampf mit Weber. Und Weber bleibt Sieger, er sperrt den Italiener ab. Der Ball rennt ins Aus, es ist ein Abstoß vom deutschen Tor. Stuhlfaust tritt. Stefan aus Schalke behält seine gute Form bei. Soeben wird er wegen gefährlichen Spiels zu einem Strafstoß für Italien verurteilt. Hat das Bein zu hoch gehoben, während ein Gegner mit dem Kopf an den Ball sprang. Caligaris tritt von links auf der Mittellinie, weit vor das deutsche Tor. Die deutsche Verteidigung sperrt den italienischen Sturm ab. Stuhlfaust fängt den Ball, schlägt ihn ins Feld. Und wieder ist Cortatino am Ball. Der Ball ist knapp über die Linie geeilt. Ich meine, er hätte eine deutsche Brille gehabt, der Schiedsrichter, der war noch nicht drüber. Doch, war wiederum aus. Es ist doch genauer als hier. Einwurf für Italien. Barbieri, der rechte Läufer, wirft. Heidkamp köpft ins Feld. Ferraris, der Mittelläufer, gibt eine Vorlage zu seinem Sturm. Leyenberger kämpft den Ball heraus, verliert ihn dann wieder, köpft ihn wieder zurück, gibt dann Cepan an Pöttinger. Pöttinger fasst endlich wieder den Ball flach, gibt eine Steilvorlage an Frank. Der windet sich um 3 Gegner und vom 4. von Caligaris wird er gestoppt. Italiens Sturm im Konterstoß. Von links geht der Angriff nach vorn. Vergeblich wirft sich Leyenberger ins Treffen. Magnozzi führt den Ball flach. Seine Vorlage an Orsi ist zu steil. Sie geht ins Aus. Es ist Abschlag vom deutschen Tor. Stuhlfausttritt. Achtung, hier ist das Länderspiel Deutschland-Italien. Das Spiel steht 6 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit immer noch 0:0. Na, der Schalker wird aber ganz robust, da sahen wir, das wären weiße Spieler. Strafstoß für Italien. Caligaris tritt. Die italienische Verteidigung ist auf der Mittellinie. Versucht mit Gewalt den Sturm nach vorn zu treiben. Strafstoß für Italien. Webers Hochsprung fand der Schiedsrichter Ruhoff nicht ganz korrekt. Es ist 2 Meter vor der Strafraumlinie. Von rechts. Es tritt den Ball der Mittelläufer Ferraris. Weich zum Köpfen. Tor! Kein Mensch hat das erfasst. Kein Mensch hat das erfasst. Die Italiener tanzen da unten. Das muss aber ein neuer Nationaltanz sein. Schwingen ihre grün-weiß-roten Fahnen. Die Masse steht starr. Kein Mensch hat das erfasst. Ein hoher, weit nach vorn gegebener Ball des Mittelläufers Ferraris wird vom halblinken Magnozzi über Stuhlfaust hinweg in die Ecke geköpft. Das Spiel steht 1:0 für Italien. Und nun beginnt die Frankfurter Masse anzufeuern. Die Deutschen gehen aufs Ganze. Caligaris wehrt ab. Man hat oft von Spielern, besonders von Beck, die Bezeichnung gebraucht, Turm in der Schlacht. Albrecht startet, fließt mit Rosetta zusammen in eine Fotografengruppe hinein. Keiner ein Tor. Weber holt neben Stuhlfaust den Ball von der Torlinie. Wieder hat der Argentinier den Ball und wieder kommt seine Flanke vor den Strafraum. Heidkamp schlägt sich mit 2 Italienern herum und um den Ball nun wegzubefördern, muss er ihn erst hochkicken. Überhaupt nichts passiert. Er hat ihn ein bisschen gestummt. Das ist kein Klickerspiel. Ja. Der Italiener. So. Stuhlfaust tritt den Freistoß. Ferraris köpft zum zurückgegangenen Magnozzi. Italien kämpft mit vier Läufern. Der halblinke Magnozzi ist zurückgegangen. Heidkamp und Weber wehren gemeinsam Costantino ab. Wiederum ist Ferraris am Ball, fängt die Vorlage ab zum rechten Läufer Barbieri. Ein hoher Schlag. Im Hochsprung sind die Italiener hinter dem Ball her. Stuhlfaust saust aus dem Tor und wehrt ab. Ferraris wächst über sich selbst hinaus. Vorlage um Vorlage schnellt er aus dem Kniewinkel. Der italienische Mittelstürmer ist schussbereit. Tor! Das war eine Bombe, Magnozzi. Die Italiener springen wie die Wilden, schwenken die Fahnen. Die Ersatzspieler eilen auf den Platz und umarmen den jungen Meazza und küssen ihn. Caligaris ist aus dem Hintergrund herbeigeeilt und streichelt den jungen Kameraden. Da unten, die tanzen aber einen Tango da. Die sind ja wie geimpft. So was habe ich im Leben noch nicht gesehen. Spiel steht 2-0 für Italien. Noch eine Viertelstunde zu spielen. Der deutsche Sturm ist im Angriff. Aus. Abschlag vom italienischen Tor. Kombi tritt. Wieder ist Costantino um Heidkamp herumgekommen. Balanchieri kommt ins Spiel. Freigespielt. Hagen muss klären. Hagen geht nach vorn. Er will es jetzt wissen. Er will jetzt in den Sturm. Er gibt zu Frank. Frank eilt an Ferraris vorbei. Versucht einen Weitschuss. Nein. Kein Tor. Der vierte Halblinke hat sich freigemacht und versucht einen seiner bekannten weiten Flachschüsse. Der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Die gegenüberliegende Publikumsseite hatte gedacht, es sei schon Tor. Nein. Wieder ab. Ein Drehschuss von Frank wird von Kombi gehalten. Die italienische Abwehr ist überragend und das deutsche Pech groß. Hoffmann kämpft mit Barbieri. Der Ball geht ins Aus. Es ist Einwurf für Deutschland. 3 Meter über die Mittellinie hinaus im italienischen Feld. Wirft Heidkamp den Ball zu Frank. Aus. Einwurf für Deutschland. Barbieris Vorlage zu Costantino geht ins Aus. Auf der Mittellinie von links wirft Heidkamp den Ball. Freistoß für Deutschland. Pöttinger von hinten bedrängt. Leinberger tritt den Ball. Zum halbrechten Zeppan, der köpft zu Frank, der Fürster, halb linke, versucht einen Schuss, prallt an Rosetta ab und auch Hoffmanns Nachschuss wird von Rosetta vereitelt. Es ist Einwurf für Deutschland, Hoffmann wirft in der Höhe des italienischen Strafraums, Pöttinger versucht einen Sologang, Flank, Schuss gerecht vor das Tor, Leinberger prallt heran, prallt mit Kombi zusammen. Schämt sich im letzten Augenblick, sonst wäre der italienische Torhüter nicht unverletzt aus dem Zusammenprall hervorgegangen. Die Deutschen drängen wiederum. Leinberger gibt wiederum eine hohe Vorlage. Hoffmann köpft, wird von hinten bedrängt. Es ist Strafstoß für Deutschland. 1 Meter vor der Strafraumlinie. Von links tritt Hoffmann den Ball. Die Italiener spielen auf Abseits. Orsi ist schussfertig, von Hagen angegriffen. Er flankt zur Strafraumlinie zu Meazza. Balanchieri ist Schuss, geht zu hoch in die Luft. Das Publikum strömt über den Platz, hinter dem Tor, dichter ans Spielfeld heran. Die Ränge leeren sich, die Kurven werden schon sichtlich dünner besetzt. Die Schutzpolizei marschiert auf, um abzusperren. Soeben klärt der deutsche rechte Beck Haaren mit weitem Schlag das italienische Feld. Der Energieaufwand des deutschen Sturms hat nachgelassen. Sie sehen, dass ein Ausgleich unmöglich und dass ein Ehrentor schwer ist. Leinberger ist besser gebaut. Er bringt den Ball immer wieder nach vorn. Stepan verliert ihn an Sito. Tito geht mit weitem Schlag in den deutschen Strafraum, wo Stuhlfaut den Ball auffängt und ihn zurückgibt. Albrecht auf rechtem Flügel gibt den Ball hoch zu Leinberger. Jetzt fangen sie ein hohes Assistenspiel an. Das ist nur notwendig. Mantel, schöne Vorlage an Stepan. Dieser gut an Albrecht. Albrechts Flanke wird von Ferraris abgefangen. Der deutsche Innensturm wird mutlos. Hagen köpft ins Feld zurück. Die Leistung des alten Führers ist heute über alles Lob erhaben. Angriff der Deutschen von rechts. Albrecht verpasst die Vorlage Mantels. Der Ball schleicht an seinem Fuß vorbei ins Aus. Einwurf für Italien. Pizzo wirft in der Mitte des italienischen Strafraums von links. Leinberger holt den Ball herauf, macht Kombinationsspiel mit Leinberger. Der Ball ist ins Ausgerutscht. Einwurf für Deutschland. Mantel wirft mitten im italienischen Feld. Ferrari steckt Pöttinger glänzend ab, als dieser eine Vorlage Leinbergers aufnehmen will. Barbieri köpft vor Frank ins Feld zurück. Costantino von Heidkamp bedrängt, verliert den Ball. Jetzt ist Frank. Frank versucht einen Sologang. Rammt durch. Zwei Mann umspielt. Dann gibt er den Ball zu Hoffmann. Abgewehrt. Balontieri dribbelt nach vorn. Steilvorlage. Stuhlfaut schießt aus dem Tor. An der Grenze des Strafraums nimmt er den Ball in seine Arme und schlägt ins Feld. Der Ball geht ins Aus. Einwurf für Italien in der Mitte des deutschen Feldes. Es wirft der Rechtsaußen Costantino. Balontieri stellt sich blitzschnell frei. Gibt zu Costantino, der flankt hoch in die Mitte. Hagen springt höher als Merza und köpft. Balontieri gibt an Costantino, dessen Flanke prallt von Weber ab. Weber wehrt ab zu Frank. Frank versucht den Ball zu drehen. Barbieri rennt ihm in den Weg. Der Ball springt ins Aus. Einwurf durch Heidkamp. Im deutschen Feld, 20 Meter vor der Mittellinie, die Deutschen gehen mit hohen Bällen noch einmal zum Angriff über. Leinberger in der Mitte, hoher Schlag nach halb rechts. Pizzo köpft ins Feld zurück. Orsi ist auf der Lauer, holt den Ball herauf, unterstützt von dem nun wieder vorgegangenen Magnozzi, Ferraris, Magnozzi, Balontieri, Meazza, italienische Triangelkombination. Die Italiener halten den Ball in Sturm flach. Orsi macht Hand. Freistoß für Deutschland. Hagen tritt in der Höhe des deutschen Strafraums von rechts. Achtung! Hier ist der Länderkampf Deutschland-Italien. Das Spiel ist zu Ende. Italien siegte vom Glück begünstigt 2:0. Die italienischen Zuschauer stürmen den Platz und tragen mit Blumen und Wimpeln geschmückt ihre Spieler auf den Schultern herunter.